Fabeln von Magnus Gottfried Lichtwer. Biografie des Dichters. Magnus Gottfried Lichtwer. Geboren 30. Januar 1719. Gestorben 7. Juli 1783. Lichtwer, der berühmte Fabeldichter, ward am 30. Januar 1719 zu Wurzen geboren. Sein Vater, kursächsischer Beamter, ein vermögender, angesehener Mann, gab dem Knaben die sorgfältigste Erziehung, aber der Tod ereilte ihn zu frühe, sie zu vollenden. Lichtwer studierte in Leipzig die Rechte. Daneben trieb er fleißig neuere Sprachen und widmete einen bedeutenden Teil seiner Zeit der Lektüre der römischen und griechischen Dichter. Sorgfältig bewarb er sich schon damals um den Ruf eines gebildeten Weltmanns. Er versäumte nicht, alles zu lernen, was dazu dienen konnte, sich bemerklich und bei der feinen Welt beliebt zu machen. Sein Umgang beschränkte sich fast ganz auf den mit vornehmen Familien. Er war ein trefflicher Tänzer, Reiter und Fechter und erschien nie anders als im gewähltesten Kleide. Schon damals prägten sich die Hauptzüge seines Charakters vollkommen aus. 1741 verließ Lichtwer die Universität und bewarb sich in Dresden um eine Anstellung. Der Versuch missglückte. Er wandte sich nach Wittenberg und setzte seine juristischen Studien eifrig fort. Er erwarb hier der Rechte und Philosophie Doktorwürde. Von Wittenberg riefen ihn Erbschaftsangelegenheiten nach Quedlinburg. Er wurde bei dem Ordnen derselben in Prozesse verflochten, welche seine Anwesenheit an diesem Orte und in Halberstadt für mehrere Jahre notwendig machten. In diese Periode fällt die Dichtung seiner Fabeln. Sie wurden zuerst 1748 in Leipzig gedruckt, anfänglich ohne Lichtwers Namen. Lichtwer bewarb sich von Neuem um einen Staatsdienst, aber ebenso vergeblich in Berlin wie in Dresden. Nach vielen misslungenen Versuchen kaufte er sich ein Kanonikat im Halberstädter Kapitel, verheiratete sich 1749 bald darauf und verlebte einige Jahre glücklichen Schlaraffenlebens. Doch ward er dessen bald genug müde. Er begann seine Bewerbungen wegen einer Anstellung von Neuem und endlich gelang es ihm, durch die Verwendung einiger Freunde, als Referent der preußischen Regierung zu Halberstadt, anfangs ohne Gehalt, beigegeben zu werden. Später ward er zum Rat befördert. 1757 gab Lichtwer seine Fabeln, die auf Gottscheds Empfehlungen, nachdem sie anfänglich ganz unbeachtet geblieben, sehr viele Leser fanden, in verbesserter Form in Berlin heraus. Jetzt erst nannte er sich als den Verfasser. Mendelssohns scharfe Kritik derselben half nur, sie im großen Publikum, das sie mit dem größten Beifall aufnahm, noch mehr zu verbreiten. Und Ramlers ungeschickte und unberufene Wiederherausgabe dieser Fabeln in einer sie entstellenden Bearbeitung wies das deutsche Volk mit Indignation zurück und fachte Lichtwers höchsten Zorn an, der sich in den derbsten Ausfällen gegen Ramler äußerte. Lessing suchte den Letztern, seinen Freund, zu entschuldigen, und daraus entspann sich eine Fehde, welche zur Zelebrität Lichtwers und seiner poetischen Produkte ungemein viel beitrug. 1760 machte Lichtwer mit seiner Familie, seine Gattin gebar ihm mehrere Kinder, eine Reise nach Braunschweig und Wolfenbüttel, vermied aber geflissentlich eine Bekanntschaft mit Zacharie, Ebert, Gärtner, Schmidt und anderen damaligen Stimmführern im Felde der Dichtkunst, wozu jene Reise so schöne Gelegenheit bot. Überhaupt blieb er dem Umgang und Verkehr mit Geistesverwandten immer fremd. Sogar den trefflichen Gleim mied er in Halberstadt auf eine höchst sonderbare Weise. Von Charakter argwöhnisch, eifersüchtig und dünkelhaft fand er sich am wohlsten in Umgebungen, die ihn als Wesen höherer Art betrachteten und seiner bis zum Lächerlichen gehenden Eitelkeit die Herkunft, Reichtum, Titel und äußere Ehre zu überschätzen stets bereit war, gefällig oder gutmütig frönten. Zudem war Lichtwer gar ein trefflicher Hauswirt und die Mehrung seines Vermögens war stets ein Hauptgegenstand seiner Sorgen und Mühen. Auch in dieser Beziehung sagte ihm Geselligkeit, die so manches Opfer von der Geldliebe fordert, nicht zu. Seine Berufsgeschäfte als Beamter wurden der gewöhnliche Vorwand, Besuche, die er scheute, von sich abzuweisen. Die Dichterlaufbahn verließ Lichtwer mehr und mehr und endlich für immer. Er gab sich ganz dem Geschäftsleben hin, in dem sein ohnehin förmlicher Geist sich am meisten behagte. Seinen Beruf als Richter erfüllte er mit der ängstlichsten Gewissenhaftigkeit und geriet darüber nur zu oft in unerträgliche Breite. Er saß ganze Nächte hindurch eingedämmt in Akten und arbeitete bis zur Erschöpfung. Seine Gesundheit erlag diesen Anstrengungen und ein unglücklicher Zufall, ein Verweis von einem Obern, dem Großkanzler Karmer, in Gegenwart des ganzen Kollegiums und der Subalternen Lichtwehrs, den er sich durch eine auch die größte Geduld ermüdende Breite und Weitschweifigkeit zuzog, wurde ihm, dem Tiefgekränkten, der Nagel zum Sarge. Lichtwer starb in seinem Hause zu Halberstadt in der Nacht vom 6. zum 7. Juli 1783. Die Gruft unter der Moritzkirche ist seine Grabstätte. Eine Marmortafel bezeichnet die Stelle. Lichtwers Charakter war bei allen Schwächen immer der eines Ehrenmannes, eines rechtschaffenen Christen, eines trefflichen Vaters und Gatten. Er war von mittlerer Statur, klein, von gutem Aussehen, immer sehr zierlich gekleidet. Sehr viel hielt er auf äußeren Anstand und auf Bewahrung äußerer Würde. Darum erschien er andern steif, stolz, kalt und abgeschlossen. In späteren Jahren galt ihm der Geschäftsmann, der Beamte über alles, und er wies jede nicht mit demselben in Beziehung tretende Annäherung gemeiniglich unsanft und schroff zurück. Sein einmal gegebenes Wort war ihm heilig, aber umso vorsichtiger war er auch mit seinen Versprechungen. Gegen seine Subalternen war er, ohne seiner Würde etwas zu vergeben, leutselig. Kurz, unter der steifen Hülle verbarg er einen recht achtungswerten, einen vortrefflichen Menschen. Erstes Buch von Magnus Gottfried Lichtwer. Erstes Buch. Muse, die du weißt, was Tier und Bäume sagen, wovon der Vogel singt, was Fisch und Wurm beklagen. Ich bitte, sage mir, wie reden Löw und Maus? Wie drückt sich eine Gans und wie ein Adler aus? Wovon schwatzt Schneck und Frosch? Wie sprechen muntre Pferde? Was denkt der volle Mond? Worüber seufzt die Erde? Wie redet die Natur? Es lässt ja ungereimt, wenn roher Sänger Witz von Wut der Lämmer träumt, die Löwen weinen lässt, die Hasen drohen lehret, Gewächsen Flügel dreht, und die Natur verkehret. Aesopus dichtet natürlich ohne Zwang, Aesop, der von der Maus bis an den Löwen sang, und ohne der Natur was Falsches aufzubürden, die Tiere reden ließ, wie Tiere reden würden. Die Wölfe dürsteten nach feiger Lämmer Blut, der Hirsch pries sein Geweih, der Uhu seine Brut, der Panther drohete, der Stier sprach von dem Stalle, der Sperling plauderte, der Fuchs belog sie alle. So sang der Frühgier, nicht so sich widersprach, floss jemals in sein Lied, ihm sang ein Phädrus nach. Und alle, die ihm nach das Fabelreich durchstrichen, erhoben ihren Ruhm, soweit sie jenen glichen. Mein Mund versucht ihr Lied, wie wenn es nicht gelingt. Wer zweifelt, hat gewählt, es sei gewagt, er singt. Die beraubte Fabel. Es zog die Göttin aller Dichter, die Fabel, in ein fremdes Land, wo eine Rotte Bösewichter sie einsam auf der Straße fand. Ihr Beutel, den sie liefern müssen, befand sich leer, sie soll die Schuld mit dem Verlust der Kleider büßen, die Göttin litt es mit Geduld. Mehr als man hoffte, ward gefunden, man nahm ihr alles. Was geschah? Die Fabel selber war verschwunden, es stand die bloße Wahrheit da. Beschämt fiel hier die Rotte nieder, vergib uns, Göttin, das Vergehen, hier hast du deine Kleider wieder, wer kann die Wahrheit nackend sehen? Das Glück und der Traum. Es lag und schlummerte in eines Hirten Laube das Glück, das müde Glück, den meisten Teil der Nacht. Wenn es ein Held gewusst, er hätte es, wie ich glaube, mit 100.000 Mann bewacht. Hier flog ein Traum vorbei und störte seinen Schlummer. Ihm rief das halb erwachte Glück: Du kömmst mir recht erwünscht bei meinem großen Kummer. Doch sage mir, woher kömmst du so spät zurück? Ich komme mit dem Morgenwinde, versetzt der Schatten aus der Stadt, von einem wohlgestalten Kinde, dem meine Gegenwart die Nacht verkürzet hat. Das Glück hob freundlich an zu lachen und sprach, wenn es dir so gefällt, so sage mir, was du für Sachen ihm diese Nacht durch vorgestellt. Er sprach, ich kam mit Kutsch und Pferden, die Türen sprangen, als ich sprach. Mir trat mit sittsamen Gebärden ein Heer vergoldete Diener nach. Ich war Baron und zwar kein Neuer, ich hatte Geld, ich wollte freien. Begütert, Herr Baron, und Freier, die Wörter gehen durch Mark und Bein. Geschenke folgten jedem Blicke, du weißt, was ein Geschenke tut, und dieser Sprache, Liebesglücke, sind doch die Mädchen gar zu gut. Zuletzt fiel ich ihr selbst zu Füßen, ich bat sie und erhielt ihr Wort, sie gab mir ihre Hand zu küssen, da kam der Tag und trieb mich fort. Indessen wird mein Kind gewiss vergnügt erwachen, und sagt sie niemand was von mir, so wird sie heimlich doch den ganzen Morgen lachen. Mir geht es nicht so gut wie dir, antwortete das Glück mit traurigen Gebärden. Ich kam vor kurzer Zeit in eines Kaufmanns Haus, den ließ ich reich und edel werden, es ward ein halber Graf daraus. Doch gestern wand ich ihm den Rücken, da hing er sich an einen Baum. Warum muß es dir besser glücken? Bin ich nicht so wie du, ein Traum? Phyllis und der Vogel. Es trug der Mött vor wenig Wochen zu Phyllis, seiner Schäferin, ein Tier, das er ihr längst versprochen, ein abgerichtet Vöglein hin. Ach, sagte Phyllis, mein der Mött, es ist recht schön, kann es auch singen? Ja, Kind, es singt wie ein Poet, ich werde dir nichts Schlechtes bringen. Wie freundlich dankte sie der Möten, wer wünschte nicht, der Möt zu sein? Sie schloss den fliegenden Poeten in ein vergittert Häuschen ein. Sie knackt ihm Hanf, sie gab ihm Brot, das sie zuvor in Milch erweichte. Es hieß, der Vogel leidet Not, so oft sie ihm das Futter reichte. Der Vogel, dem dergleichen Fülle nie vor Gesicht gekommen war, genoss sein Futter in der Stille und unterließ das Singen gar. »Ei«, sagte Phyllis, »sing auch nun, sieh, was ich Gutes dir erzeiget.« Der Vogel hatte mehr zu tun. Sie häuft sein Futter, nichts, er schweiget. »Damit, das will ich nicht vergessen«, rief Phyllis, »dass ich dir geglaubt. Der Vogel hat so viel zu fressen und singt doch nicht, ist das erlaubt?« Es blieb dabei, hört, was geschah. Die Schäferin ging einst zum Schmause und blieb bis an den Abend da. Der Vogel hungerte zu Hause. Ergötzt er gleich nicht Phyllis Ohren, so war ihr doch der Vogel lieb. Sie schätzt ihn diesmal für verloren. »Ach«, sagte sie, »du armer Dieb, indem ich hier getanzt, wirst du vielleicht schon mit dem Tode ringen. Sie eilt nach ihrer Wohnung zu. Da höret sie den Vogel singen. »So«, rief nun Phyllis, »kam dein Schweigen von allzu vielem Futter her. Dein Futter soll im Preise steigen. Sie hält ihn knapp, nun singet er. Der Vorsicht Weisheit zeiget sich vom kleinsten Wesen bis zum größten. Sie nährt die Dichter kümmerlich. Warum? Dann singen sie am besten.« Das Wiesel und die Hühner. Nach Recht und Urteil mit dem Prügel ward vor dem Fronhausgeflügel ein Dieb und anderer Tullian ein schlimmes Wiesel abgetan. Ein Hof voll Hühner sah ihn leiden und gackerte dabei vor Freuden. Nur eine Henne blieb betrübt und sprach, man bricht des Räubers Glieder, allein die Tat ist schon verübt. Wer gibt mir meine Kinder wieder? Das Reiterpferd. Ein jeder Weiser ist ein Held, er lässet sich den Tod nicht schrecken. Der Tod kömmt ja gewiss, er kömmt zu aller Welt, was sollt er sich vor ihm verstecken? Es bring ihn Feuer, Wasser, Erde, es bring ihn endlich Wind und Luft, so ist's ein Tod und eine Gruft. Er zeigt sich überall mit einerlei Gebärde und ist ein unvermeidlich Ding. Man stürbe doch einmal, und wenn man ewig klagte, merkt, was das Reiterpferd zu seinen Freunden sagte, als es nunmehr zu Felde ging. Und bei dem Abschied die Befreunden, die alten Ackergäule weinten, so sprach es, ihr beklagt mich wirklich ohne Not, ich geh in einen edlen Tod und sterbe jung mit Ruhm, mich wird man einst besingen, euch wird ein schnöder Tod einst auf den Anger bringen. Wie manche schliefen jetzt mit Ehren, wenn sie zu früh gestorben wären. Der Fuchs. Es fand der Fuchs ein Buch im Grase. Ein Buch im Grase, sagtest du? Wie kam das Buch ins Gras? Mein Freund, lass mich in Ruh. Ich sag, er fand es da und fand es mit der Nase. So lautet, sag ich, der Bericht, und fand er es im Grase nicht, wo hätte er es denn sonst gefunden, das Buch in Leder eingebunden, das Meister Fuchs im Grase fand, war o, beweinenswürd'ger Schade, die weltberühmte Vulpiade, sonst Reinicke der Fuchs genannt. Es steckte zwar der Fuchs die Nase tief hinein, es schien, als hätt er Lust zu lesen, allein, wie könnt es möglich sein? Er war auf Schulen nie gewesen. Der gute Schlucker suchte hier ein Pflaster für den leeren Magen. Er suchte Fleisch und fand Papier. Er wollte schon den Band zernagen. Als er im Buche selbst sein Bildnis hier und da nicht ohne Schrecken glänzen sah. Sofort ward es von ihm durchbildert und seht der Fuchs erstaunt. Er fand sich überall bei manchem Glücks- und Unglücksfall recht nach dem Leben abgeschildert. Vor andern rührt ihn die Gefahr, die ihn bis untern Galgen brachte und gar zum armen Sünder machte, weil alles so natürlich war. Man sprach das Urteil über ihn, der weiße Stab lag ihm zu Füßen, der Galgen stand vor ihm und schien ihn schon als Hauswirt zu begrüßen. Der Kater Hinz hielt einen Strick und hieß ihn auf die Leiter treten, der Bär hub an, mit ihm zu beten, so nahe schien allhier sein letzter Augenblick. Hier schimpft und sprach der Hühnerdieb, entweder mein Gedächtniskasten hat so viel Löcher wie ein Sieb, wo nicht, so lügen die Phantasten, die dies gemalt mit allem Fleiß, denn nach der Bilder Sinn zu raten, so stehen hier viel von meinen Taten, wovon ich keine Silbe weiß. Was da der Fuchs sagt, würden wir von 100 alten Helden hören, wenn sie der Bücher, die wir hier von ihnen lesen, kundig wären. Die Laster und die Strafe. Die Kinder des verworfenen Drachen, die Laster, reisten über Land, um anderswo sich satt zu machen, weil sich zu Hause Mangel fand. Das Gras erstarb, wo sie gegangen, der Wald war kahl, die Felder wild. die Straße ward mit Molch und Schlangen, die Luft mit Eulen angefüllt. Jetzt sahen sie ungefähr zurücke, es folgte jemand nach, und wer? Die Strafe hinkte mit der Krücke ganz langsam hinter ihnen her. »Du holst uns diesmal«, rief der Haufen, »gewiss nicht ein«, doch diese sprach, »Ei, fahrt nur immer fort zu laufen, ich komm oft spät, doch sicher nach.« Boreas und die Erde. Matt vom Blasen und vom Heulen warf der wilde Boreas sich bei Herkuls alten Säulen an dem Ufer in das Gras. Kaum sieht ihn die Erde schlafen, als sie bei sich selber spricht, »Eile, deinen Freund zu strafen, bessere Muße hast du nicht. Er ist's, der in deinen Locken öfters wie ein Wütrich schwärmt und oft Häuser, Türme, Glocken an den Hals dir wirft und lärmt. Tellus war entzündet worden, es entbrennt der alte Hass. Sie zerreißt von Süd in Norden und verschlingt den Boreas. Boreas erwacht mit Schrecken, aufzustehen ist er bemüht, als er sich mit Sand bedecken und in Abgrund stürzen sieht. Er ergrimmt vor Zorn und Rasen, bläst sich auf, pfeift, saust und brüllt, bis das Schnauben seiner Nasen die verschlossenen Grüfte füllt. Also mag der Ätna brüllen, wenn er nach des Himmels Schluss Erd und Luft mit Glut erfüllen und die Welt erschrecken muß. Selbst die Erde seufzt und zittert, bis der Nordwind stärker drängt, einen halben Wald zersplittert und das Herz der Erde sprengt. Boreas fuhr ohne Schonen über Berge, Wald und Stadt nach dem Lande der Kikonen, wo er seine Wohnung hat. Drauf bekam die Erd ein Zucken und er bebte dann und wann. Niemand wolle mehr verschlucken, als was er verdauen kann. Der Affe und der Bär. Ein Aff und Bär, zween nahe Vettern, gleich groß, gleich näschig und gleich alt, auch gleich geschickt im Steig und Klettern, durchstrichen eifrig Feld und Wald, um ihrer Magen Zorn zu stillen. Der Bär ging langsam, traurig, krumm, gleich einem Schuldner und fing Grillen. Der Affe sah sich munter um. Der Hunger macht ihm leichte Glieder, ein Luftsprung kostet ihm nicht viel. Jetzt sieht er auf, jetzt vor sich nieder, ein Affe lebt und stirbt im Spiel. Was nützen diese Fleischergänge, rief hier der Affe mit Verdruß, wenn ich auf einen Baum mich schwänge, worauf sich alles zeigen muß, so dürften wir nicht länger suchen. Sofort bemerkte einen Baum, die Königin der hohen Buchen, er kroch hinauf, man sah ihn kaum. Drauf setzt er sich, beroch das Wetter, guckt endlich wieder in den Wald. »O Vetter«, schrie er, »lieber Vetter, du bist ja wie ein Zwerggestalt. Was ist dir immer widerfahren? Du bist noch einer Erbse groß, da wir sonst gleicher Länge waren.« »O Vetterchen, dich höre ich bloß«, antwortete der Bär erbittert. Und nun ward das Gezänke scharf, bis, da sie endlich ausgewittert, der Affe sich herunterwarf. »Wie nun?« rief Petz, sobald er drunten. »Wie nun?« versetzt der Pavian. »Warst du denn oben und du unten?« Sie sahen sich verwundert an. »Du bist ein Bär und du ein Affe«, fiel Aff und Bär einander ein. »Hier ist nichts, das uns Nutzen schaffe. Die Buche muß bezaubert sein.« »Wenn du einmal zu Ehren steigst und deinen Freunden und Verwandten, die dich als ihresgleichen kannten, ein fremd und stolzes Auge zeigst, so geh in dich und untersuche der Fabel Sinn, er weist auf dich. Denn glaube mir nur sicherlich, du bist das Äffchen auf der Buche.« Der Rosskäfer. Im innern Teil des Fabelreichs, wohin Kraft ewigen Vergleichs nur Dichteraugen sich erstrecken, liegt eine trefflich große Stadt, die Käfer zu besitzern hat, die sie wie schwarze Wolken decken. Hier war, wo ich nicht irrig bin, vor Zeiten eine Käferin. Das Wort scheint neu, doch dort ist Käfer und Käferin so sehr gemein, als etwa Schäferin und Schäfer, auf dem Parnaß gewöhnlich sein. Rubin und Gold wich ihrem Spiegel, der Pfauen Pracht dem bunten Flügel, das Sittiggrün der schönen Brust, die Käfer sahen sie mit Lust. Vor andern einer, schwarz vom Leibe, begehrte sie für sich zum Weibe. Der letzte Zweig von seinem Stamm, er führte, sagt man, einen Rappen, in seinem angeborenen Wappen, ein sehr verliebter Bräutigam. Was half's das allzu spröde Kind, war taub und ließ sich nicht erbitten, sie hielt der Maienkäfer Sitten, die Feinde von den Schwarzen sind. Sie sprach, hör auf mir zu liebkosen, dich reizt ein Stall, ich liebe Rosen, ich suche Gärten, du das Feld, du wirst mir nimmer beigesellt. Verschiedener Sinn, ungleiche Triebe, Lust, Unlust, gatten sich nicht fein, wenn du verabscheust, was ich liebe, so wollen wir geschieden sein. Der Strauß und die Vögel. Die Völker der Lüfte, das leichte Geschlechte, die Vögel verglichen die streitigen Rechte und setzten, als sie sich in Sicherheit sahen, zum Reichstag den 1. des Maimonats an. Kaum wichen die Schatten dem steigenden Lichte, kaum zeigte sich Phöbus mit heitrem Gesichte, als 1000 Geschlechter vom bergigen Hain erschienen, um bei der Versammlung zu sein. Die Adler, die Fürsten der fliegenden Scharen, die mächtigen Kondors erschienen bei Paaren. Der Phönix kam, den Heliopolis kennt, der Vogel, der vom Paradiese sich nennt. Dann ließen sich Uhus mit Kranich und Pfauen, dann ließen sich Geier und Habichte schauen. Drauf kamen die Reiger, der reinliche Schwan, die Kropfgans, der Falke, der indische Hahn. Die Sperber, die Raben, der Kuckuck, die Störche und endlich die Kleinen, darunter die Lerche. Der Gimpel, die Wachtel, der schwätzige Star, der Finke, der Grünitz, die Nachtigall war. Wer möchte die mancherlei Tausende kennen, wer könnte die mancherlei Tausende nennen? Das Heer des Geflügels so selbigen Tag zum Reichsrat zusammengekommen sein mag. Es ward auch bei solcher unzähligen Menge beinahe der Raum der Versammlung zu enge. Indessen erhob sich ein plötzlich Geschrei, dass außer den Schranken ein Reisender sei, der zwar seinen Stand nicht bescheinigen könne und sich einen Straußen aus Afrika nenne. Gleich machten sich einige Vögel hinaus und fragten den Reisenden eigentlich aus. Was, ließ sich der Fremde mit Unwillen hören, will man einem Reichsstand den Zutritt verwehren? Verlangt man von Straußen unnöt'gen Beweis? Bin ich nicht ein Vogel? Beseht mich mit Fleiß. Mein Ursprung berechtigt mich, Federn zu tragen. Was brauch ich von Schnabel und Klauen zu sagen? Ich habe ja Flügel, dies schützt mich genug. Verwarf man den Vogel, der Fittiche trug? Die Vögel versetzten nach kurzem Bedenken, du gleichst einem Vogel, das will man dir schenken. Doch kann auch dein Einlass nicht eher geschehen, bis wir zu den Wolken dich fliegen gesehen. Denn das ist kein Vogel, den muntere Schwingen empor von der Erd in die Lüfte nicht bringen. So sagten die Vögel dem trotzigen Strauß, doch dieser schlug ihre Bedingungen aus und ging von den Vögeln zum Reiche der Tiere. Was helfen dem Edelmann Helm und Paniere? Was nützen ihm Feder und Wappen und Geld, wenn ihn seine Trägheit zum Pöbel gesellt? Das schlechte Tuch. Wer kauft ein neues Modetuch? Ihr Herren, sagt, wer kauft 3 Ellen zum Versuch? Gefällt mein Tuch wohl euer Gnaden? So rief von Morgen bis zur Nacht ein Kaufmann, der das Tuch vom Jahrmarkt mitgebracht, und rief sich heisch in seinem Laden. Was ruft ihr? Sagte man, das Tuch mögt ihr vergraben, und der ist auf sein Geld ergrimmt, der es euch einst vom Halse nimmt. Ich möcht es nicht geschenket haben. Der Kaufmann fitzte das Gesicht. Geht, sprach er bei sich selbst, ich lass euch diesmal laufen. Allein ihr müsst die Tücher kaufen, ihr mögt sie wollen oder nicht. In einer Zeit von 14 Tagen bringt es der Kaufmann selbst so weit, dass von des Ortes Obrigkeit dem Volk verboten wird, dergleichen Tuch zu tragen. Ja, die Verordnung ist so scharf, dass man es nicht einmal im Hause haben darf. Kaum ward es kund, so kamen alle und forderten vom Tuch etwas. Dem Kaufmann nützte dieser Spaß. Er sprach, er dürfte nicht, das war die rechte Falle. Man bot 2 Taler bares Geld für einen kleinen Rest, als er sich furchtsam stellt. Kömmt es in einem Atem holen, erst zu Dukaten, dann Pistolen. So ward dies schlechte Tuch ein Heiligtum der Stadt. Man wies es Reisenden. Hört, sprach man im Vertrauen, hier könnt ihr von dem Tuch ein echtes Stückchen schauen, das unser Rat verboten hat. Der Löwe und der Wolf. Am Fuß der Wüsten Partherfelder schlug König Löw und Meister Bär den Richtstuhl auf, das Volk der Wälder stand nach der Ordnung um sie her. Die Kuh erschien zuerst und klagte der Tiere strengem Oberhaupt. Ihr Kind, das Kalb, hab, eh es tagte, ein unbekannter Dieb geraubt. Der Löwe sah umher zu hören, wem sonst davon was wissend sei. Ich, sprach der Wolf, kann heilig schwören, Herr König, ich war nicht dabei. Und wer verklagt dich? Sprach der König. Verleumder, fiel ihm jener ein. Ich bin jetzt krank und esse wenig und kann es nicht gewesen sein. Schweig, rief der Löwe, das Gewissen lässt einen Buben nirgends ruhn. Du hast der Kuh ihr Kalb zerrissen, der Bär soll dir desgleichen tun. So starb der Wolf, und wie man saget, verriet sein Bauch, was er getan. Wer sich entschuldigt, eh man klaget, der gibt sich selbst zum Täter an. Das aus der Erde wachsende Lamm. Als die Natur einst Pflanz und Tieren das Dasein gab, fiel es ihr ein, von Zwitterart eins aufzuführen, halb sollt es Tier, halb Pflanze sein. Um dieses Unding auszubrüten, wuchs aus der Erd ein kurzer Stamm. Der Frühling gab ihm Laub und Blüten, der Herbst anstatt der Frucht ein Lamm. Nichts war an ihm vom Kopf zum Schwanze, das nicht dem Wollenviehe glich. Von unten blieb es eine Pflanze, doch Haupt und Hals bewegten sich. Es zeigte sich die Lust zur Weide, 2 Feldgewächse standen da. Das Schaf ergriff und fraß sie beide, dass man auch ihre Spur nicht sah. Vernimm, dass es dich reuen werde, rief ihm das nächste Kohlhaupt zu. Sind wir nicht Kinder einer Erde und Wurzeln wachsen, blühen wie du? Genieße mäßig unserer Blätter und friss uns nicht mit Stumpf und Stiel. Das Schaf war taub, es fraß den Vetter, der ihm auch gefiel. Was um ihn stand, ward rings verheeret, die Strafe folgt auf seinen Schmaus. Als es das Land um sich verheeret, so dort es selbst vor Hunger aus. Man sollte ja beinahe schwören, dass die Tyrannen Lämmer wären. Der Mohr und der Weiße. Ein Mohr und ein Weißer zankten sich. Der Weiße sprach zu dem Bengalen, wär ich wie du, ich ließe mich Zeit meines Lebens niemals malen. Besieh dein Pechgesichte nur und sage mir, du schwarzes Wesen, hat dich die spielende Natur nicht uns zum Scheusal auserlesen? Gut, sprach der Mohr, hat denn ihr Fleiß sich deiner besser angenommen? Die Tafel ist bei dir noch weiß, der Maler soll erst drüber kommen. Die Welt, worin wir Menschen sind, gleicht einem ungeheuern Baume. Darauf bist du, mein liebes Kind, unstreitig die unreife Pflaume. Sie zankten sich noch lange Zeit, und weil sich keiner geben wollte, beschlossen sie, dass ihren Streit ein kluger Richter schlichten sollte. Als nun der Weiße Recht behielt, da sprach das schwarze Kind der Mohren: Du siegst, ich habe hier verspielt, in Tunis hättest du verloren. So manches Land, so mancher Wahn, es kömmt bei allen Nationen der Vorzug auf den Ort mit an, schön ist, was da gilt, wo wir wohnen. Phöbus und sein Sohn. Der Mond trat zwischen Sonn und Erde, sein Schatten deckte Höh und Grund, und auch die Trift, wo bei der Herde ein Hirt und Sohn des Phöbus stund. Der Hirte rief voll Furcht und Zagen: Mein Vater, du verlierst den Schein, wie kann der heitern Gottheit wagen, des Lichtes Quell und Dunkel sein? Du irrst, sprach Phöbus, deine Hürden sind bloß der Ort, der dunkel ist. Du suchst mir Fehler aufzubürden, womit du selbst umnebelt bist. Zwischen Gott und unseren Sinnen steht die Menschheit mitten innen und verbirgt vor uns sein Licht. Wir sind dunkel, Gott ist's nicht. Der Riese und der Zwerg. Es traf auf seinem Gange ein Ries ein Zwerglein an und sprach: Ich suchte lange so was für meinen Zahn. Dies ist ein seltner Bissen, der Lust zum Trunk erweckt und der auf mein Gewissen auch ohne Tunke schmeckt. Herr, sagte hier der Kleine, ich bin in deiner Hand. Was hilft's mir, wenn ich weine? Wer tut dir Widerstand? Doch eh ich, armer Knabe, dein Abendessen sei, so stelle mir zur Gabe nur eine Bitte frei und schwör sie zu erfüllen. Er schwört, der Kleine spricht: So höre meinen Willen, ich bitte, friss mich nicht. Der Zwerg ging schon zurücke und eilte durch das Land, als er an dem Genicke des Riesen Faust empfand. Ach, schrie er, Wald und Wiese, ihr Zeugen meiner Not, hier schwur mir dieser Riese, hier gibt er mir den Tod. Der Ries, ein schlimmer Spötter, sprach: Das bin ich gewohnt, der fürchtet keine Götter, der keinen Menschen schont. Der Wandersmann und der Kolibri. Ein Mensch, der sich die Welt nie überdrüssig sah, der hinter Nubien, zu London und zu Rate, in Lappland, Tripoli und Japan Brüder hatte, kam endlich nach Amerika. Dergleichen lange Fahrt pflegt Schiffer abzumatten, er warf sich unter einen Baum, um unter dessen kühlen Schatten ein wenig auszuruhen, allein er schlummert kaum, als ihn ein stark Geräusch erwecket, wovon er keinen Grund entdecket. Indem er um sich sieht, so fliegt ein Vögelein aus dem belaubten Ast, in dessen bunten Flügeln sich Gold und Irisfarben spiegeln. Der Vogel selbst war wunderklein und kaum von Maienkäfers Dicke. Kannst du so rauschen, o du Mücke? Rief hier der Wandersmann. Ja, sprach der Kolibri, hierüber darfst du dich nicht härmen. Es heißt bei Menschen wie beim Vieh, der Kleinste macht den größten Lärmen. Der Diamant und der Bergkristall. Ein heller Bergkristall und roher Diamant, die ein verfolgter Dieb verloren, gerieten auf ein Häufchen Sand und warteten, für wen das Schicksal sie erkoren. Der Diamant war getrost. Ich denke, sprach er hier, gewiss nicht alt zu werden. Ich habe meinen Wert in mir. Der Erste, der mich sieht, entrafft mich von der Erden. Ja, sagte der Kristall, den Wert räum ich dir ein. Allein dabei befürcht ich immer, du werdest niemand sichtbar sein. Denn unter uns gerät, es fehlt dir noch der Schimmer. Jetzt fiel der Bergkristall schon einem ins Gesicht, der ihn mit Sorgfalt zu sich steckte. Den guten Diamant sah er nicht. den kurz darauf der Sand bedeckte. Der Weltmann steigt empor und der Pedant bleibt sitzen, denn Sitten können mehr als die Gelehrtheit nützen. Die Schlange. In Afrika war eine Schlange, die alle Tier ohn Ursach biss. Und was sie biss, das trieb's nicht lange, die Wunde schwoll, es starb gewiss. Dies ging ihr lange Zeit vonstatten, bis, da sie einst im Grase spielt, sie endlich ihren eigenen Schatten für eine fremde Schlange hielt. Da biss sie, weil sie es nicht wusste, mit einer solchen Wut nach sich, dass sie davon selbst sterben musste. Daran, Verleumder, spiegle dich. Die Katzen und der Hausherr. Tier und Menschen schliefen feste, selbst der Hausprophete schwieg, als ein Schwarm geschwänzter Gäste von den nächsten Dächern stieg. In dem Vorsaal eines Reichen stimmten sie ihr Liedchen an, so ein Lied, das Stein erweichen, Menschen rasend machen kann. Hinz des Murners Schwiegervater schlug den Takt erbärmlich schön, und zwei abgelebte Kater quälten sich ihm beizustehen. Endlich tanzten alle Katzen, poltern, lärmen, dass es kracht, zischen, heulen, sprudeln, kratzen, bis der Herr im Haus erwacht. Dieser springt mit einem Prügel in dem finstern Saal herum, schlägt um sich, zerstößt den Spiegel, wirft ein Dutzend Schalen um, stolpert über ein Gespäne, stürzt im Fallen auf die Uhr und zerbricht zwei Reihen Zähne. Blinder Eifer schadet nur. Die Tulipane. Ein Beet, der Farben Wunderspiel, in dem der Lenz sich selbst gefiel, trug eine Tulipane. Ihr Schmuck wies Iris Farbenstrich und ihr erhöhter Purpur glich dem Mund der Marianne. Der West hielt selbst den Hauch zurück, so oft er dieses Meisterstück zu küssen sich erkühnte. Sie stahl des Gärtners Herz und Sinn, der sie als seine Königin mit Zärtlichkeit bediente. Nichts mag so schön, so kostbar sein, das Schicksal reißt es wieder ein. Warum? Das ist die Frage. Die Tulpe war kaum aufgeblüht, als sich der Himmel schwarz umzieht an einem heißen Tage. Der Nordost brüllt und mehrt die Nacht, das Wetter rauscht, der Donner kracht, kaum aber schweigt er wieder, so fällt ein Hagel, scharf wie Glas, schlägt Zweig und Pflanze, Laub und Gras und auch die Tulpe nieder. Der Gärtner läuft nunmehr herbei und findet Graus und Wüstenei, den Grund gerechten Schmerzens. Er sieht sein Unglück ein und schweigt, bis sich der Tulpe Leichnam zeigt, der Blume seines Herzens. Hilf, Flora, hilf, wie lärmt der Mann und tut die Schlossen in den Bann, dass sie die Tulp erschlagen. Grimm und Verzweiflung zeigt sein Blick, er schilt halb kindisch auf das Glück und hört nicht auf zu klagen. Ein Birnbaum, den des Wetters Macht um Knospen, Blüt und Laub gebracht, konnt es nicht mehr verdauen. Ein Blümchen, rief er, bricht dein Herz, wie, rührt dich nicht ein größerer Schmerz, uns Bäum entblößt zu schauen? Wie, dass du nicht in Tränen rinnst, dass unsere Knospen dein gewinnst, dein Brot zu Wasser worden. Uns klagst du nicht und hast es Fug, um eine Blume, die nichts trug, willst du dich gar ermorden. So war der Mensch zu allen Zeiten, so ist er jung, so bleibt er alt, heiß ist er gegen Kleinigkeiten und gegen große Dinge kalt. Der Hirte und die Herde. Der Wolf naht sich von dem Gebirge. Auf, Hirte, lass die Hunde los, dass er nicht Damons Herde würge, so riefen ängstlich klein und groß. Der Hirte ließ die Herd im Stiche und lief an einen sichern Ort. Mit ihm, gewohnt der alten Schliche, lief eine Kuppel Hunde fort. Der Wolf fiel in die arme Herde, und mancher Bock gab Haare her. Was er nicht fraß, fiel wund zur Erde, so zog er fort vom Raube schwer. Der Hirte kam nun mehr geschlichen, als weiter nichts zu fürchten war. »Warum bist du von uns gewichen?« schrie die zurückgebliebene Schar. Der Hirte sprach, »Ich wollte bleiben, allein der Wolf schien damals mir viel größer, als es zu beschreiben. Wie groß denn? Wie ein junger Stier!« »Pfui«, sagten die betrübten Tiere, »schämst du dich nicht, verzagter Tor? Die Furcht stellt Wölfe groß als Stiere, Geschwader groß wie Heere vor.« Der Vater und die drei Söhne. Von Jahren alt, an Gütern reich, teilt einst ein Vater sein Vermögen und den mit Mühe erworbenen Segen, selbst unter die drei Söhne gleich. »Ein Demant ist es«, sprach der Alte, »den ich für den von euch behalte, der mittelst einer edlen Tat dazu den größten Anspruch hat. Um diesen Anspruch zu erlangen, sieht man die Söhne sich zerstreuen. 3 Monden waren schon vergangen, da stellten sie sich wieder ein. Drauf sprach der Älteste der Brüder, »Hört, es vertraut ein fremder Mann, sein Gut ohn eigen Schein mir an, dem gab ich es getreulich wieder. Sagt, war die Tat nicht lobenswert? Du tatest, Sohn, wie sich's gehört«, ließ sich der Vater hier vernehmen. »Wer anders tut, der muß sich schämen. Denn ehrlich sein heißt uns die Pflicht. Die Tat ist gut, doch edel nicht.« Der andere sprach, »Auf meiner Reise fiel einst ganz unachtsamerweise ein armes Kind in einen See. Ich aber zog es in die Höhe und rettete dem Kind das Leben. Ein Dorf kann davon Zeugnis geben.« »Du tatest«, sprach der Greis, »mein Kind, was wir als Menschen schuldig sind.« Der Jüngste sprach, »Bei seinen Schafen war einst mein Feind fest eingeschlafen an eines tiefen Abgrunds Rand. Sein Leben stand in meiner Hand. Ich weckt ihn und zog ihn zurücke. O«, rief der Greis mit holdem Blicke, »der Ring ist dein, welch edler Mut, wenn man dem Feinde Gutes tut.« Der Uhu und die Lerche. Es saß ein Uhu lange Zeit im Schatten einer hohlen Eiche, der höchsten in dem deutschen Reiche, in einer öden Traurigkeit. Hoch über ihm ließ sorgenfrei sich eine muntre Lerche hören und meldete der Sänger Chören, daß jetzt der Frühling nahe sei. Ihr Lied dringt aus den heitern Lüften ins grüne Tal, belebt die Triften. Der Uhu horcht und ächzt dabei, daß er nicht auch so fröhlich sei. Die Ungeduld ermuntert ihn, sich aus dem Neste zu bemühen. Die feige Lerche wollt entfliehen, sie wollt es noch, als er erschien. Doch war der armen Lerche bange, so dauerte die Angst nicht lange, als sie zu ihrem Trost vernahm, dass er in Friede zu ihr kam. Es schien dem Uhu zweifelsfrei, das Lerchenfleisch noch nichts zu taugen. Er schwur bei seinen großen Augen, dass er für jetzt nicht hungrig sei. »Die Neugier«, sprach er, »dich zu fragen, hat mich an diesen Ort getragen. Bekenne, was die Ursach ist, dass du beständig fröhlich bist.« »Monarch der Eulen«, sagte sie, »wer stets gesunde Tage zählet und fliegen kann, wohin er wählet, wie kann der trauren? Fragst du wie?« fiel ihr der Uhu in die Rede. »Du scheinst ja sonst mir ziemlich blöde. Gedenkst du niemals an den Tod, noch was dir Herbst und Winter droht?« »Ich denke«, sprach sie, »wohl daran, allein der Tod ist unvermeidlich, die Herbst- und Winternot oft leidlich, und jetzt geht ja der Frühling an. Ich leb indessen nach der Lehre, die ich von jenem Schäfer höre, der dort im Grünen vor uns liegt, ein Weiser sei nie missvergnügt. »Geh nur, du kleine Närrin, du«, fiel der Bescheid aus, »das sind Lehren, die für die Lerchen nur gehören.« Die Lerche flog dem Schäfer zu und sang ganz heimlich auf der Reise, »Wer fröhlich sein will, der sei weise.« Merkt, Freunde, was die Lerche spricht, und kehrt euch an die Uhus nicht.